Zum 80. Gründungstag der Liga für die Wiedergeburt des Vaterlandes gab das Staatliche Amt für Briefmarkenemission Sonderbriefmarke heraus. Der kleine Bogen zeigt das Ölgemälde, auf dem der große Genosse Kim Il-sung am 5. Mai 1725, 1936 auf der historischen Donganger Konferenz die Gründung der Liga für die Wiedergeburt des Vaterlandes vor aller Welt proklamiert. Im oberen Teil sind die Schriften Der 80. Gründungstag der Liga für die Wiedergeburt des Vaterlandes. Sutze 25, 1936 und Sutze 105, 2016 zu sehen.